Einerseits habe ich den Eindruck, dass also jetzt auf Facebook zum Beispiel auch schon jetzt seit Monaten eine sehr viel größere Ausdrucksfreiheit herrschte, als man es sonst im Land beobachten konnte. Ich meine damit, dass viele Leute sich spontan auch kritisch geäußert haben, ungeachtet der möglichen Risiken, die sie dabei eingegangen sind. Es war ja so, dass man allgemein über Politik nicht gesprochen hat, auch nicht über die Präsidentenfamilie. Wenn man einfach nur sagte, die Familie, jetzt im normalen Gespräch wusste man, damit war die Präsidentenfamilie und deren korruptes Verhalten gemeint. Das war also kein Geheimnis für niemanden im Land, also schon seit Jahren nicht. Facebook war der Ort, wo sich, Twitter sicher auch, wo sich halt nach und nach mehr Mut zur Meinungsfreiheit gezeigt hat. Ich glaube, die Regierung, die ehemalige, hat das auch sehr gut verstanden, denn es gab auch Gerüchte zeitweise, dass möglicherweise Facebook zensiert werden sollte, vollständig abgeschaltet werden sollte im Lande. Und ich glaube, sie sind dann doch, haben dann doch davon abgehalten, weil das sicher auch zu massivem Protest im Land geführt hätte. In den deutschen Medien sah es am Anfang so aus, als sei der Auslöser für die Unruhen der Fall eines arbeitslosen Akademikers gewesen, der einen Gemüseladen betrieben hat, der dann von der Regierung konfisziert wurde, woraufhin er sich in seiner Verzweiflung auf eine Hochspannungsleitung gestürzt hat und starb. Was wurde über diesen Fall bei Facebook verbreitet und war es Ihrer Ansicht nach tatsächlich der Auslöser für die Unruhen? Es gilt immer noch als der Auslöser. Ich glaube aber, dass vorher die starke Verbreitung jetzt von Facebook, aber auch von Twitter, dass die sozusagen im Vorfeld die Bedingungen dafür, dass durch so ein Ereignis eine massive Bewegung ausgelöst werden konnte, dass die Bedingungen dafür im Vorfeld schon geschaffen worden sind. Nach diesem Ereignis kam es zu Protestaktionen, zuerst lokalisiert in Sidi Bouzid. Aber die Informationen darüber, die Videos, die die Leute gedreht hat, gefilmt haben mit ihren Handys, die kamen sofort alle ins Internet und waren ein Gegengewicht zu der offiziellen Information, die natürlich erst sehr spärlich beziehungsweise überhaupt nicht vorhanden war. Und es kam dann so nach und nach, als es kein Geheimnis mehr war für niemanden im Land, dass es Protestaktionen gab, wurde darüber auch offiziell im Fernsehen berichtet, aber es wurde alles runtergeschaukelt. Die Anzahl der Todesopfer zum Beispiel. Und da wusste man dann über Internet, was wirklich los ist. Es gab dann zum Beispiel auch im Verlauf der Ereignisse sehr viel präzisere Angaben darüber, was passiert. Die Leute berichteten, es wird geschossen, Berichte aus Krankenhäusern von den Ärzten und vor allem halt auch Filmmaterial, wo die Leute also tatsächlich auch sehen, wie sieht es aus auf der Straße, was passiert. Und natürlich auch viele schockierende Bilder von Leuten, die erschossen werden, die verletzt sind und so weiter. Was für eine offizielle Informationspolitik gibt es denn im Moment? Offiziell ist die Zensur abgeschafft. Es deuten alle Anzeichen darauf hin, dass es auch immer mehr der Fall ist. Zum Beispiel hat man gehört, dass immer mehr jetzt alle Redaktionen sich als unabhängig erklären und halt keine Zensur mehr machen. Auf der anderen Seite hört man wieder im Internet und sieht man auch, wie teilweise auch noch in den letzten Tagen zumindest im nationalen Fernsehsender auch noch Informationen manipuliert werden. Das wird dann aber auch sofort im Internet klargestellt. Was ganz wichtig ist, wo zum Beispiel die Tuneser sofort gemerkt haben, wie man versuchte, sie zu manipulieren, das war bei der letzten Fernsehanrede von Ben Ali, wo er gesagt hat, er hätte sein Volk verstanden und würde sich bei den nächsten Wahlen nicht mehr zur Wahl stellen und so weiter und so fort, hat Reformen angekündigt. Daraufhin hörte man auch in den internationalen Medien, dass es sofort zu Freudenausbrüchen auf der Straße gekommen wäre. Und am gleichen Abend gab es auf Facebook ein Video. Leute hatten gefilmt auf der Straße. Man sah Autoschlangen trotz Ausgangssperre, ne? Die hupend durch die Straßen fuhren und es wurden Fahnen und Porträts von Ben Ali. Also es war eindeutig inszeniert. Man konnte sehen in dem Video, dass jedes zweite Auto war ein Mietwagen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass sowas einer gewissen Vorbereitung bedarf. Das war wirklich organisiert von der RCD, der bisherigen Regierungspartei, dass das Volk den Eindruck bekommt und auch die internationale Presse, es würde jetzt wieder Freude und Einigkeit herrschen nach dieser Ansprache. Die tunesische Bevölkerung erlebt ja gerade ein enormes Solidaritätsgefühl. Das spürt man natürlich auch in diesen sozialen Netzwerken. Überwiegt jetzt gerade in diesen aktuellen Botschaften die Freude über das Erreichte oder doch auch die Angst davor, wie sich das alles weiterentwickeln soll? Ich glaube, es überwiegt die Freude. Ich habe zum Beispiel gestern ein Video gesehen, da wird von weit oben wird ein großer Platz gefilmt und man sieht, wie plötzlich ganz viele Leute auf den Platz strömen und da Buchstaben bilden, nämlich RCD out. Dann rufen alle Leute Dégage, also zu gut Deutsch, hau ab. Es gibt andere Videos, wo man also wirklich sieht, wie das auch ganz, sagen wir mal, dieser Sieg auch ganz kreativ umgesetzt wird. Heute gibt es zum Beispiel, habe ich gesehen, ein neues Lied, wo auch Ben Ali parodiert wird. Internet war auch der Ort, wo sich die Rap-Gruppen, die tunesischen, ausdrücken konnten. Ne? Mhm. Weil die konnte man nie im Fernsehen oder im Radio tatsächlich hören, aber auf Internet. Und dadurch sind sie bekannt geworden und beliebt geworden. Und das war auch Ausdruck von Regimekritik. Deswegen ist auch im Vorfeld der letzten Ereignisse ein Rap-Sänger inhaftiert worden und natürlich dann kurz danach auch wieder freigelassen worden. Ne? Zeigt sich dort auch so eine Art neuer Nationalstolz? Auf jeden Fall. Am Wochenende schon gab es einen Spruch, der über Internet verbreitet wurde, natürlich auch in sehr humoristischer Weise. Ich das jetzt mal frei übersetze nach dem Motto, ich sage das nicht, um dich zu beeindrucken, aber ich bin Tunesier. Ich meine, was natürlich auch darauf hindeutet, wie die Leute damit umgehen, mit diesem neuen Nationalstolz. Ne? Und der natürlich auch immer mehr bestätigt wird durch die Reaktionen aus dem Ausland. Und je mehr die Leute tatsächlich auch sehen, was sie vollbracht haben, desto mehr verfestigt sich das auch.